Drei Arten von Dingen. Ob im alten Ägypten oder in deinem Land, die Regeln, nach denen Menschen zusammenleben, gründen sich oft auf Rituale und Geschichten. Ohne Geschichten könnte weder ein altes Königreich noch ein moderner Staat existieren. Das Verrückte daran: Königreiche und Staaten sind selbst schon Geschichten. Das alte Ägypten war eine Geschichte, an die Pepi und Keti, der Pharao, die Priester und die Bauern glaubten. Und auch moderne Staaten sind nichts anderes als Geschichten. Dein Land ist eine Geschichte, an die du und deine Eltern, eure Freunde und Nachbarn glauben. Es ist schwer vorstellbar, dass Staaten Geschichten sein sollen, oder? Aber was könnten sie sonst sein? Nun, das lässt sich ziemlich schnell überprüfen, denn es gibt insgesamt nur drei Sorten von Dingen auf der Welt. Zu einer von ihnen müssen Staaten ja gehören. Als erstes gibt es all die Dinge, die man sehen, hören und anfassen kann. Steine etwa oder Flüsse und Berge. Königreiche und Staaten gehören eindeutig nicht dazu. Du kannst sie weder sehen noch hören oder anfassen. Nimm einfach ein besonders mächtiges Land, etwa die Vereinigten Staaten von Amerika. Du kannst die USA nicht hören, weil sie keine Geräusche machen. Eine Kuh muht, ein Hund bellt. Aber welche Laute sollten die USA von sich geben? Sehen oder berühren kannst du sie auch nicht. Du kannst die US-Flagge sehen, klar, du kannst sie auch anfassen. Aber sie ist nichts weiter als ein buntes Stück Stoff mit 13 Streifen und 50 Sternen. Einige Leute behaupten, der Staat sei die Fläche an Erdboden, über die er sich erstreckt. Diesen Boden kannst du sehen, das stimmt. Du kannst auch den Wind hören, der darüber hinwegpfeift. Und du kannst in Flüssen wie dem Mississippi schwimmen, die auf dieser Fläche fließen. Aber der Boden ist nicht die USA. Der nordamerikanische Kontinent ist vor 200.000 Jahren entstanden und wurde erst vor 15.000 Jahren von Menschen besiedelt. Doch selbst danach dauerte es noch viele tausend Jahre, bis die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. In dieser Zeit lebten verschiedene Stämme, wie zum Beispiel die Sioux, in dem Gebiet. Und es gab Städte wie Cahokia. Die Bewohner von Cahokia sahen natürlich dieselbe Landschaft vor ihren Augen. Sie hörten den Wind darüber pfeifen und schwammen im Mississippi. Aber von einem Staat namens USA hatten sie noch nie gehört. Die USA wurden nämlich erst vor 250 Jahren gegründet. Und damals gehörte die Gegend um den Mississippi noch gar nicht dazu. Und wer weiß? Vielleicht verschwinden die USA in 100 oder 200 Jahren auch wieder von der Landkarte. Doch die Landschaft wird immer noch da sein. Der Wind wird nach wie vor darüber pfeifen und der Mississippi wird weiterfließen. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika und das Reich der ägyptischen Pharaonen gehören nicht zu der Art von Dingen, die du sehen, hören oder anfassen kannst. Sie gehören nicht in die gleiche Kategorie wie Landschaften oder Flüsse.